Stille Nacht, heilige Nacht. Ein Geschichtlein von der Entstehung dieses Liedes in Wort und Melodie. Am heiligen Abend des Jahres 1818 war es, als ein Wanderer über eine einsame Berghöhe des bayerischen Hochgebirges auf schmalem Pfad dahinschritt. Der sonnenhelle Wintertag neigte sich seinem Ende. Bald leuchteten die Sterne am Himmel in wundersamer Pracht und die Schneekristalle funkelten in millionenfachen Reflexen. Die Tannen und Fichten standen so still und feierlich rechts und links am Wege und trugen geduldig die wärmende und so eigenartig sie schmückende Schneelast auf ihrem Gezweige. Unserem Wanderer wurde ganz wunderlich zu Sinn. Das tiefe Schweigen ringsumher, die majestätischen und doch so stillen Berge, die funkelnde Schneefläche und über allem der von Millionen von Sternen übersäte Himmelsbogen. Und dann die Gedanken hingerichtet nach Bethlehem, nach der Davidstadt, wo in dieser Nacht vor 1818 Jahren den Hirten auf dem Felde die Botschaft wurde: Euch ist heute der Heiland geboren. Dem einsamen Wanderer war es ganz so, als ob er selbst jetzt über Bethlehems Fluren dahinschritte. Dort unten, von wo die Lichter aus den Häusern heraufleuchteten zu ihm, das ist Arnsdorf, wo er hin will, um seinen Freund, den Kantor Gruber, zu besuchen. Aber ihm ist's nicht Arnsdorf. Das sind die Lichter zu Bethlehem und das besonders helle Licht ganz abseits, das leuchtet ihm aus dem Stalle der Herberge, die Maria und Josef ein dürftiges Unterkommen auf ihrer Reise gewährt hatte. So ist er mit seinen frommen Gedanken weit hinweggeeilt, in ferne, längst vergessene Zeiten und in das ferne heilige Land, von dem er seiner Gemeinde so gern redet, denn er ist Pfarrer und derzeit Hilfsgeistlicher in Oberdorf. Von solchen Gedanken erfüllt, kommt er aber schließlich doch nach Arnsdorf hinunter und wird von Freund Gruber als hochwillkommener Gast herzlich begrüßt. Auch die Angehörigen des Lehrers drängen sich grüßend um ihn, bis er sich dann, während Gruber noch Vorbereitung zur Bescherung zu treffen hat, eine Zeit lang allein findet. Bald darauf wird zur Bescherung und Weihnachtsfeier gerufen. Da tritt der junge Pfarrer mit den Worten auf den Hausherrn zu: »Ich war mit leeren Händen, aber mit vollem Herzen gekommen, mit euch Weihnacht zu feiern. Auf meinem Wege aber fand ich dies, das will ich dir als mein Geschenk darreichen.« Damit übergab er ihm ein unscheinbares, beschriebenes Zettelchen. Gruber aber las die Worte, die darauf standen, und ein freudiges Leuchten ging über seine Züge. »Das ist ein herrliches Lied, das du mir da geschenkt hast, und ich danke dir für diese köstliche Gabe von ganzem Herzen.« Der junge Geistliche zog sich von des Tages Anstrengung ermüdet bald zurück in das Gastzimmer. Und doch konnte er noch nicht Schlaf finden. Lange noch stand er sinnend am Fenster und schaute in die Winternacht hinaus. Immer wieder kehrten seine Gedanken zum Stalle nach Bethlehem zurück und noch einmal sprach er das Liedlein vor sich hin, das ihm auf seinem Wege in den Sinn gekommen war. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Horch, was klang da von unten herauf aus der Wohnstube? Gespannt horchte der junge Mann. Welche weichen, lieblichen Klänge! Deutlich vernahm er die Worte, die zur Musikbegleitung gesungen wurden. Es war sein eigenes Lied, das er vor wenigen Stunden erst gedichtet. Eine tiefe Rührung überkam ihn. Er konnte nicht allein bleiben. Schnell eilte er hinunter, um seinem Freund in tiefster Bewegung für die wundervolle Vertonung zu danken. Gruber wehrte ab. »Dein Lied war in sich selbst Musik. Da kamen mir die Töne ganz von selbst, und während wir vorhin beieinander saßen, gestaltete sich in meinem Herzen die Melodie, die du eben gehört hast.« So entstand an einem heiligen Weihnachtsabend unser liebstes Weihnachtslied in Worten und Tönen. Der es dichtete, war der Hilfspfarrer Josef Mohr, der ihm die Melodie gab, auf deren Flügeln es durch alle Welt flog, war Franz Gruber, der Organist und Kantor zu Albersdorf. Sie waren beide Katholiken, aber ihr herrliches Lied ist Gemeingut geworden der ganzen Christenheit.